Lektion 2, Übung K. Frau Gutzeit sagt, immer hast du nie Zeit für sie. Das ist nicht richtig. Ich habe nicht immer nie Zeit. Ich habe nicht immer Zeit. Und heute? Heute geht es nicht. Hast du für Frau Gutzeit morgen Zeit? Das sage ich Frau Gutzeit morgen. Ja, aber morgen ist dein Morgen heute. Und du sagst, heute geht es nicht. Richtig. Geht es übermorgen? Ich telefoniere übermorgen mit Frau Gutzeit. Aber übermorgen ist übermorgen auch heute.